Mit scharfer Kritik reagiert die Opposition auf Überlegungen des Bundesinnenministers, Leistungen für Asylbewerber zu kürzen. Im ZDF hatte Thomas de Maizière am Abend gesagt, die Ansprüche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz seien teilweise so hoch wie das Gehalt eines Polizisten im Kosovo oder in Albanien. Viele meiner europäischen Kollegen sagen, naja, die Standards bei euch sind ja auch sehr hoch. Warum kommen denn die Menschen aus Albanien und Kosovo nach Deutschland und nicht in die Niederlande, nicht nach Frankreich? Weil ihr so hohe Standards habt. Das heißt, wir brauchen auch eine Debatte über europäische Standards der Menschenwürde und der Leistung. Dabei, so führte der CDU-Politiker aus, könnten die Leistungen, die in Deutschland gezahlt werden, geringer ausfallen als bisher. Man kann nicht beliebig reduzieren, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, Hartz IV ist Ausfluss der Menschenwürde und dann gilt das auch für die Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Aber wir können mehr Sachleistungen machen, wir können das Taschengeld uns genauer angucken, wir können in den Erstaufnahmeeinrichtungen insbesondere Dinge machen, dass man nicht viel Bargeld bekommt. Wir können darauf achten, dass nicht monatelang im Voraus hinaus bezahlt wird, weil das dann doch nur die Schlepper kriegen. Wir können im Leistungsbereich auch unter Wahrung der Menschenwürde doch einiges tun. De Maizière stellte seine Vorschläge in den Zusammenhang der Diskussion über Flüchtlinge aus dem Balkan. Vor dem Hintergrund sagte der Chef der Linkspartei, Gregor Gysi, gegenüber unserem Hauptstadtstudio: Es gibt keine Regelung für Balkanflüchtlinge. Das muss das Bundesverfassungsgericht immer aufheben, weil es dann genauso für Iraker, Syrer und alle anderen gelten muss. Gleichheit vor dem Gesetz. Zweitens, es ist die falsche Richtung des Denkens. Wir müssen nicht die Bedingungen für Flüchtlinge verschärfen, sondern wir müssen die Fluchtursachen wirksam bekämpfen. Am Taschengeld zu sparen bedeutet, an der Menschenwürde zu sparen, kritisiert Ulla Jelpke, die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke. Das Bundesverfassungsgericht habe festgestellt, dass auch das Taschengeld dazu diene, ein menschenwürdiges Existenzminimum zu garantieren, auch bei kurzem Aufenthalt. Migrationspolitische Erwägungen rechtfertigten keine Einschränkungen. Hinter den Äußerungen de Maizières steckt offenbar eine konkrete Idee. Sein Sprecher Johannes Dimroth sagte unserem Sender, das Gesetz sehe in der Regel für die Zeit des Aufenthalts von Asylbewerbern in Erstaufnahmeeinrichtungen die Gewährung von Sachleistungen vor. In den derzeit laufenden Gesprächen zwischen Bund und Ländern und innerhalb der Bundesregierung schlage der Bundesinnenminister eine längere als die bisher vorgesehene dreimonatige Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen vor. Auch um die Verfahren noch aus den Erstaufnahmeeinrichtungen heraus abschließen zu können. Soweit der Sprecher. Schon im Juni hatten Bund und Länder vereinbart, dass Asylbewerber aus den Balkanstaaten, die eine sehr geringe Anerkennungsquote haben, möglichst bis zum Abschluss des Verfahrens in den Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben sollten. Seit 3 Wochen wird das umgesetzt. Die Asylverfahren für diese Gruppe dauern derzeit etwas länger als die im Gesetz vorgesehenen 3 Monate. Blieben die Flüchtlinge länger, bekämen sie auch länger nur die Sachleistungen, also zum Beispiel Essen und Kleidung. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, nannte gegenüber der Rheinischen Post die Vorstellung eine Lebenslüge, dass sich die Zahl der Flüchtlinge über die Höhe der Leistungen regulieren lasse. Sie forderte einen kontrollierten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt für Flüchtlinge und sie forderte, die Situation in den Westbalkanstaaten müsse verbessert werden.